Das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, die ideologische Arbeit in den Vordergrund stellen, ein unumgängliches Erfordernis der Verwirklichung des sozialistischen Werkes, wurde jüngst vom dominikanischen Verlag Gelbis in Broschüre herausgegeben und auf der Homepage vom italienischen Juche-Ideologie-Studentenzentrum Milano veröffentlicht. Auf der polnischen Internet-Homepage DVJK erschien jüngst das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, die Demokratische Volksrepublik Korea ist ein unbesiegbarer, mächtiger sozialistischer Staat unserer Prägung. Die Homepage brachte unter der Überschrift »Der 68. Gründungstag der DVJK« die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um das Gedeihen Koreas und um die Sache für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt.